Musik ist im Ballett von entscheidender Bedeutung und die Grundlage jeder Tanzaufführung. Es bestimmt nicht nur das Tempo, sondern auch die Emotionen und die erzählte Geschichte. Tänzer orientieren sich an der musikalischen Struktur, sodass ihre Bewegungen im Einklang mit der Musik stehen. Musik ist daher nicht nur eine Begleitung, sondern ein aktiver Teil der Choreografie, der die Aufführung zum Leben erweckt. Besonders in klassischen Balletten wie Schwanensee oder Der Nussknacker von Tschaikowski ist Musik entscheidend, um der Handlung und den Figuren eine emotionale Form zu verleihen. Im Ballett sind Musik und Tanz oft eng miteinander verbunden. Musiker und Tänzer arbeiten zusammen, um ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, in dem Musik als Grundlage für Emotionen und Dramatik dient. Modernes Ballett erweitert diese Interaktion durch die Einbeziehung experimenteller Musikstile und sogar elektronischer Klänge. Diese Veränderung in der Musik eröffnet den Tänzern neue Ausdrucksmöglichkeiten und beeinflusst die Choreografie. Dennoch bleibt Musik auch im modernen Ballett ein unverzichtbarer Teil des Tanzes und ermöglicht es den Tänzern, Geschichten zu erzählen und das Publikum emotional zu fesseln.